Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Römerbrief, Kapitel 14, Vers 19. Bemühen wir uns also um Frieden miteinander und versuchen wir, einander im Glauben zu stärken. Gott segne dieses Wort. Aufbauen. In diesem Bibeltext hier aus dem Römerbrief, Kapitel 14, lernen wir mehr, was es bedeutet, aufzubauen und andere Menschen, andere Christen, Leute, die Jesus Christus folgen, aufzubauen. Und es ist wichtig zu verstehen, dass hier die Paulus eben an die Glaubensgemeinde im Römerbrief schreibt und die Menschen dazu aufruft und auch ermahnt, andere Menschen und andere Glaubensbrüder, Glaubensschwestern, Christen aufzubauen. Ja? Und eine dieser Sachen ist eben, dass es darum geht, zu verstehen, dass Kirche nicht ein Gebäude ist. Kirche ist der Körper Jesus Christus, von dem wir Teile sind, wir, die wir Jesus Christus folgen, und egal wer wir sind. Und wir sind Teil Gottes Körpers und wir wollen den Körper aufbauen. Wir wollen dem Körper keinen Schaden zufügen, zum Beispiel. Oder Böses tun. Ja? Und ich lade euch ein hierzu, nochmals in den Römerbrief, im Kapitel 12, Vers 9, nochmal durchzulesen. Römerbrief, Kapitel 12, Vers 9. Was es bedeutet, andere zu lieben, also Glaubensbrüder und Glaubensschwestern. Römerbrief, Kapitel 12, Vers 9, und auch den ganzen Römerbrief, im 12. Kapitel durchzulesen, nicht zu tun, so zu tun, als wenn wir, wenn wir sagen, wir sind Christen, und so tun, als wenn wir andere Christen lieben, dann ist das nicht nur schlecht, sondern das ist böse und bösartig. Und das sollen wir nicht tun. Und mit diesem, dass die Ermahnung ist auch dazu da, dass wir das nicht tun, dann lesen wir im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 7 auch. Lest mal selber durch, geht mal rein in diese Verse und schaut mal, was Petrus da schreibt. Das ist im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 7. 7, ja, was da geschrieben steht, denn wir haben den Eckstein, Jesus Christus ist unser Eckstein und wir sind die, die wir Christen sind, nicht nur sagen, dass wir Christen sind, sondern auch in Wort und Tat Christus folgen, bauen eben auf als lebendige Steine auf Christus, unserem Eckstein. Und das ist sozusagen das Kirchengebäude, wenn man das so sagen will, das so dargestellt ist, letztendlich Christus Körper. Ja, und wir bilden Christus Körper tun gut daran, eben anderen zu helfen, aus der Liebe und Gnade, die uns Jesus Christus gegeben hat, andere aufzubauen und zu helfen, wo immer wir können. Ja? Das heißt nicht, dass wir das Böse tolerieren oder wenn Menschen vielleicht, die sagen, dass sie Christen sind, uns Böses tun, dass wir es tolerieren. Nein, wir vergeben den Menschen. Aber wir gehen dann weiter, wir wenden uns davon ab. Das ist wichtig zu verstehen. Ja? Wir sind keine Bettvorleger, ja, in dem Sinne, sondern das passiert einmal und dann wenden wir uns von den Menschen ab. In Gebet, in Vergebung, ja, das ist wichtig, vergeben, aber das ist nicht Gottes Wille. Ja? Und es ist wichtig zu verstehen, dass es eben auch Leute gibt, die sagen, dass sie Christen sind, aber der Wort und Tat, das passt nicht alles zusammen und der Heilige Geist hilft uns dann zu verstehen, dass das eben so ist. Und darauf kommt es an, aufzubauen, wo immer wir auch können, mit Gottes Hilfe, mit Christus Hilfe. Lieber Jesus, wir danken dir hier, dass du unser Eckstein bist und dass wir lebendige Steine sind, sozusagen, als Gottes Körper, wir als Christus Körper, als dein Körper, lieber Jesus, hilf uns, andere wirklich zu lieben und nicht nur so zu tun, Und ja, wir beten, dass du uns stärkst in unserem Glauben und auch, dass du uns zeigst, was dein persönlicher Plan und Zeitrahmen ist für unser Leben, was du vorhast durch den Heiligen Geist. Hilf uns, stärke uns, mach uns Mut. Und wir danken dir, lieber Herr Jesus, für all dieses und beten dies in deinem Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.